Erst zu Beginn unseres Jahrhunderts war man sich über diese Dinge im Klaren. Seitdem hätten allerdings die Historiker die künstliche Mache erkennen können, wenn sie sich die entscheidende Frage nach der Natürlichkeit des vorliegenden Problems überhaupt gestellt hätten. Aber sie haben dieser absoluten Frage bis heute nicht ins Auge zu sehen gewagt. Für unsere Forscher existieren im Prinzip bezüglich der historischen Echtheit nur relative Fragestellungen. Man hat Angst vor absoluten Fragen und beruhigt sein Gewissen mit der Mahnung, die Kritik nicht überspannen, nicht allzu skeptisch sein. Vor allem darf man nicht so weit gehen, das Ganze der mittelalterlichen Überlieferung in Zweifel zu ziehen. Darum scheut der Relativhistoriker instinktiv davor zurück, über die Natürlichkeit bzw. Künstlichkeit von Überlieferungsphänomenen nachzudenken, sobald sich solche auf die Gesamtheit einer Geschichtsepoche erstrecken. Wir kehren wieder zur Betrachtung der Erhaltungsliste zurück. Sie sagt unter anderem aus, dass viele der ältesten Kodizes erst aus dem 8., 9. Jahrhundert herrühren. Das scheint ganz in Ordnung zu sein, denn aus der Geschichte ist bekannt, wie unter den Karolingern ein völliger Umschwung in der Bewertung der antiken Literatur eintrat. Man suchte die alten Autoren wieder hervor, fand allerdings fast gar nichts mehr, zum Glück aber wenigstens von jedem Werke noch ein einziges, das letzte Exemplar. In letzter Minute wurde eine Rettungsaktion eingeleitet, um die berühmten alten Schriften vor gänzlichem Untergang zu bewahren, und in allen Klöstern des Karolingerreiches setzten sich die Federn für diesen Zweck in Bewegung. Die Frage, warum ausgerechnet die Mönchsorden damals ihre beste Kraft verwendeten, heidnische Literatur zu retten, wird von Traube dahin beantwortet: Man las die alten und schrieb sie ab, vornehmlich des Stiles, ganz selten des Inhaltes wegen. Es darf uns an dieser Stelle gleichgültig lassen, was Mönche und Weltgeistliche bewogen haben soll, so energisch sich für weltliche Bücher einzusetzen. Wichtig ist, dass angeblich überall so fleißig abgeschrieben wurde. Stellen wir uns das Ergebnis quantitativ vor, so müssten die Bücherregale der Kirchen- und Klosterbibliotheken bald mit Abschriften vollgestopft gewesen sein. Uns interessieren jetzt zwei Dinge. Erstens müssen wir die Feststellung machen, dass sich die karolingischen Erretter des literarischen Altertums in einem wichtigen Punkt recht sorglos, ja einfach verantwortungslos zeigten. Sie ließen viele der altehrwürdigen Pergament-Unika, obwohl diese durch ihre Seltenheit den Wert von Urschriften besaßen, unter ihren Augen ohne Gnade zugrunde gehen. Das Schicksal trifft einen Horaz, Ovid, Lucrez so schmerzlich wie etwa den Cäsar, Sueton und Tacitus. Die entsprechenden uralten Kodizes müssten doch den Abschreibern im 8., 9. Jahrhundert noch vorgelegen haben. Sie sind aber untergegangen. An ihre Stelle traten als älteste Zeugen die karolingischen Kopien. Viel wichtiger ist Folgendes. Mag es schon bedenklich stimmen, dass fast ausnahmslos alle Vorlagen, die nur noch in einem Exemplar ins Mittelalter gekommen waren, nach ihrer Vervielfältigung spurlos verschwinden, um vieles bedenklicher ist folgender Umstand. Wenn wir uns nämlich erkundigen, wie viel denn an abschriftlichem Material zu Ende der Karolinger-Epoche vorhanden war, so wird uns eine Antwort zuteil, die nicht wenig verblüfft. Wir erwarten immerhin, auf einen gar nicht so unbeträchtlichen Bestand von neu gefertigten Kodizes zu stoßen, falls wir im Geiste die Situation im 10. Jahrhundert überschauen. Es war seit der großen Vervielfältigungsaktion noch kaum ein Jahrhundert vergangen, und was hatte sich erhalten? Antwort: so gut wie gar nichts. Oder genauer geantwortet: der Zufall hat mal wieder so eigenartig und so vorsorglich gewaltet, dass von den meisten karolingischen Abschriften nach kaum 100 Jahren nur noch immer ein Exemplar der betreffenden Werke übrig geblieben war und bis heute übrig geblieben ist. Man kann die Antwort auch so formulieren: der Zufall hat dafür gesorgt, dass so wenig wie nur eben möglich erhalten blieb. und weniger als eine Handschrift je Werk zu erhalten, war den Genossenschaftsfälschern nicht gut möglich. Die kritische Kardinalfrage, ist die geschilderte Situation für natürlich zu halten oder muss sie für künstlich herbeigeführt gelten, wird vom Leser diesmal ohne weiteres beantwortet werden. Jede weitere Erörterung erübrigt sich hier. Wenn wir uns in diesem Kapitel mit den äußerlichen Schicksalen der Handschriften von Werken römischer Schriftsteller beschäftigen, so haben wir uns durch diesen Zwischenakt keineswegs vom eigentlichen Thema, Kritik der handschriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments, ablenken lassen. Wir befinden uns auch mit diesem notwendigen Umweg immer auf der alten Spur, denn es erweist sich, dass die Ergebnisse, die bei der Überprüfung der weltlichen Handschriftengeschichte erzielt werden, unsere früheren Resultate bezüglich des christlich-kirchlichen Überlieferungsmaterials aufs Schönste ergänzen und unterstützen. Eine solche Kongruenz der kritischen Ergebnisse ist ja auch selbstverständlich, da die erdichtete Geschichte des Christentums, der christlichen Kirche, vom ausgehenden Altertum an zeitweise mit der profanen Geschichte zusammenfällt und mit ihr verschmilzt. Bereits die äußerliche Kritik der römischen Handschriftenüberlieferungen deckte verräterische Anzeichen künstlich geschaffener Situationen auf. Solche Machinationen mit Kodizes können nur notwendig geworden sein, weil auch der Inhalt dieser Pergamentbände ein Kunstprodukt darstellt, also verfälscht worden ist. Die Verfälschung der römischen Kaisergeschichte aus dem Inhalt der antiken Quellenwerke nachzuweisen, ist eine Sonderaufgabe, deren Erledigung einer späteren Schrift vorbehalten bleibt. Wir verlassen nunmehr den kurzen, weltlichen Umweg und biegen wieder in die christliche, neutestamentliche Hauptstraße ein.